mein Herz hier nicht mehr wohnt. Denn dann gibt es leider niemand mehr, für den es sich zu wärmen lohnt. In meinem Haus ist alles tot. Leider niemand.